Es war einmal ein Soldat, der nach dem Ende des Krieges nach Hause ging. Er lief am See entlang und traf unter einem uralten Baum eine unglaublich hässliche Hexe. Sie hatte eine krumme Nase, blutunterlaufene Augen und ein runzeliges Gesicht, das einer verschrumpelten Kartoffel glich. Der Soldat war zwar sehr tapfer, doch bei diesem Anblick überkam ihn das schiere Gruseln. »Guten Tag, hübscher Soldat«, sagte sie lächelnd zu ihm und entblößte dabei ihre schwarzen Zähne. »Du hast einen großen Reisesack und einen eindrucksvollen Säbel. Du bist sicherlich ein tapferer Krieger, aber reich wirst du nicht sein, oder?« »Würde es dir gefallen, viel Geld zu verdienen?«, fragte ihn das alte Weib. »Selbstverständlich. Aber wie denn?«, antwortete der Soldat überrascht. Die alte Frau erwiderte mit krächzender Stimme: »Sieh dir diesen Baum an. Er ist ganz hohl. Du brauchst nur bis zum Gipfel hinaufzusteigen und dich dann hinabgleiten zu lassen.« »Das scheint mir nicht sehr schwierig zu sein. Und dann?«, fragte der junge Mann. »Oh, nichts Außergewöhnliches«, fuhr die Hexe fort. »Hör mir gut zu. Wenn du unten im Baumstamm bist, wirst du einen langen Gang entdecken. Am Ende dieses Ganges findest du eine Türe. Die machst du auf. Geh in den ersten Saal. Dort wirst du einen großen Hund antreffen, der auf einer Schatztruhe sitzt. Er hat schreckliche Augen. Die sind so groß wie Untertassen. Aber fürchte dich nicht. Wenn er meine blau-weiß karierte Schürze erkennt, kuschelt er sich daran und wird ganz brav sein. So wirst du die Schatztruhe öffnen können und daraus so viele Geldstücke nehmen, wie du willst. Sie sind aus Kupfer.« Weiter sprach die Hexe: »Nun, wenn du aber lieber Silbergeld möchtest, musst du zum zweiten Saal vordringen. Dort wirst du einen Hund antreffen, der Augen so groß wie Pfannendeckel hat und fürchterlich gefährlich aussieht. Auch er wird von der Schatztruhe weichen, wenn du ihm eine blau-weiß karierte Schürze auf den Boden legst. Dann wirst du dich in der Schatztruhe bedienen können. Aber, ja, vielleicht möchtest du doch lieber... Vielleicht möchtest du lieber Goldstücke haben? Dann musst du zum dritten Saal weitergehen. Auf dieser Schatztruhe sitzt ein Koloss von einem Hund. Seine Augen sind so groß wie Wagenräder. Doch auch er wird sich auf die blau-weiß karierte Schürze legen. Und du wirst so viel Gold mitnehmen können, wie du willst«, behauptete die alte Hexe. »Aber warum machst du mir diesen Vorschlag? Was willst du als Gegenleistung?«, erkundigte sich der Soldat misstrauisch. »Nun, ich mag kräftige junge Männer, wie du es bist, ganz besonders gern«, antwortete ihm die alte Frau augenzwinkernd. »Aber wenn du schon mal unten bist, dann wäre es nett, wenn du mir mein Feuerzeug wiederbringen könntest. Es liegt in einer der drei Schatztruhen. So wärst du mir nicht schuldig. Der junge Mann nahm den Vorschlag an. Die Hexe band ihm einen Strick um die Taille, zog ihre Schürze aus und übergab sie ihm. Der Soldat kletterte auf den Baum, ließ sich bis zu den Wurzeln hinabgleiten und entdeckte den unterirdischen Gang. Er ging ein paar Schritte und kam bald vor die erste Türe. Er machte sie auf und entdeckte einen gar eigenartigen Hund, der ihn mit Augen, so groß wie Untertassen, starr ansah. Ruhig, ganz ruhig. Du bist ein braver Hund, schmeichelte ihm der junge Mann und kam mit der blau-weiß karierten Schürze auf ihn zu. Das Tier schien die Schürze tatsächlich zu erkennen, kletterte von der Schatztruhe und legte sich auf das blau-weiße Tuch. Der Soldat konnte sich jetzt die Taschen mit den kupfernen Münzen vollstopfen. Alsdann begab er sich zur zweiten Türe. Als er sie einen Spalt weit öffnete, konnte er einen großen Hund sehen, der Augen so groß wie Pfannendeckel hatte. Ruhig, ganz ruhig. Du bist ein braver Hund, beruhigte der Mann den furchterregenden Köter und zeigte ihm sogleich die blau-weiß karierte Schürze. Er legte sie auf den Boden und auch dieses Tier kuschelte sich friedlich darauf. So konnte sich der Soldat mit silbernen Geldstücken aus der Schatztruhe bedienen. Er füllte seinen Sack und ging dann weiter zu der dritten Tür. Der dritte Hund schien schon auf ihn zu warten. Seine Augen waren so groß wie Wagenräder. »Hallo, Hund«, rief der Soldat dem gigantischen Tier zu. Und alles geschah, wie die Hexe es ihm erzählt hatte. Als er die Schatztruhe öffnete, wurde ihm fast schwindelig. Tausende von Goldstücken schimmerten in der Truhe und erleuchteten mit ihrem Glanz den großen Saal. Gold, nichts als Gold, ein wahrer Schatz. Der junge Mann warf die Kupfer- und Silbermünzen aus seinen Taschen weg, damit er diese mit den wertvollen Goldstücken füllen konnte. Er stopfte sogar seinen Hut mit goldenen Münzen voll und auch seine Stiefel. Er war nun so schwer beladen, dass er nur noch mühsam vorwärts kam. Als er endlich beim Baumstamm ankam, rief er die Hexe. Kannst du mir helfen, hier wieder herauszukommen? Hast du das Feuerzeug? Fragte das alte Weib. Oh, verflixt, das habe ich glatt vergessen, erwiderte der Soldat. Dann geh schnell zurück. Es liegt in der letzten Schatztruhe. Als er wieder zurückkam und die Hexe ihm aus dem Stamm geholfen hatte, fragte der junge Soldat, warum sie dieses Feuerzeug unbedingt haben wollte. Das geht dich nichts an. Gib es mir, oder ich verwandle deine Goldmünzen zu Staub, sagte sie auf einmal genervt. Das plötzliche Gekeife überraschte den Soldaten. Er zückte sein Schwert und tat so, als ob er die alte Hexe angreifen wollte. Er machte ein paar Schritte auf die alte zu und wollte ihr erneut die Frage nach dem Feuerzeug stellen. Die Hexe fühlte sich angegriffen und wich plötzlich zurück. Da fiel sie platsch in den See und kam in einem Wasserwirbel um. Donnerwetter, Hexen sind aber äußerst ängstlich. Das hätte ich gar nicht gedacht. Nun, mir soll's recht sein, sagte sich der Soldat. Schnellen Schrittes ging er in die Stadt, wo er sich neue Stiefel und ein herrliches Gewand kaufen wollte. Dann kehrte er in der besten Herberge des Ortes ein und ließ sich die besten Gerichte und Weine auftragen. Während des Abendessens lauschte er zwei Gesellen, die von einer Königstochter sprachen. Sie sollte von unglaublicher Schönheit sein. Interessiert drehte sich der Soldat, der durch seinen neuen Reichtum ganz schön keck geworden war, zu den beiden Gesellen um. »Und wo kann man diese Schönheit treffen?« fragte er. Man antwortete ihm, dass das unmöglich sei. Die Eltern der Prinzessin hätten sie in einen Turm ihres Schlosses eingesperrt. Den Schlüssel hätten nur der König und die Königin, die als einzige die Türe aufschließen könnten. Man hatte den königlichen Eltern nämlich geweissagt, dass ihre Tochter später einmal einen einfachen Soldaten heiraten würde. Und um diese Missheirat zu vermeiden, hielten sie das Königskind gefangen. Doch das schien dem Volk ganz und gar nicht zu gefallen. Als der Soldat begriff, dass da nichts zu machen war, bestellte er sich noch einen Krug Wein und vergaß bald die ganze Geschichte. So zog er durch das Land und feierte in jeder Stadt seinen neuen Reichtum. Er organisierte herrliche Festgelage für einfache Leute. Er hatte trotz allem nicht vergessen, woher er kam. Doch mit der Zeit ging ihm das Geld aus. So war es mit dem schönen Leben vorbei. Er hauste nun in einem schäbigen Mansardenzimmer unter den Dächern, wo ihn keiner mehr besuchte. Eines Abends hatte er keine Streichhölzer mehr, um seine Kerze anzuzünden. Da erinnerte er sich an das Feuerzeug, das er in der dritten Schatztruhe gefunden hatte. Er nahm das Feuerzeug der Hexe aus seiner Hosentasche. Sobald die Flamme brannte, öffnete sich die Türe und, was für eine Überraschung, es erschien der Hund mit den Augen, die so groß wie Unterteller waren. Du bist mein Herr. Befiehl mir, was ich zu tun habe. Ich werde dir gehorchen, teilte ihm der Hund mit. Nun, dann bring mir etwas Geld, befahl der Soldat, ohne richtig daran zu glauben. Der Hund verschwand, kam in Windeseile wieder zurück und trug in seinem Maul eine Geldbörse voller Goldstücke. Aber das ist ja fantastisch, rief der Soldat entzückt. Das Feuerzeug hatte also Zauberkräfte. Wenn er einmal daran rieb, erschien der erste Hund. Bei zweimal kam der zweite Hund. Und rieb er dreimal, meldete sich der dritte Hund, der die Schatztruhe mit den Goldstücken bewachte. Von diesem Tag an kannte der Soldat nie mehr Geld sorgen. Doch begann er sich nach einiger Zeit zu langweilen. Was ihm noch Spaß machte, waren wilde Gelage mit Freunden. Eines Abends, er war leicht betrunken, dachte er wieder an die schöne Prinzessin. Er packte das Feuerzeug, rieb einmal daran und der erste Hund erschien sofort mit riesigen Augen auf ihn zu. »Schnell, schnell, rettet mich!« schrie er den Tieren zu. Bei diesen Worten stürzten sich die Hunde auf die Wachen, den Henker und die Richter, nahmen sie in ihre Schnauzen und warfen die Leute gnadenlos auf den staubigen Boden. Und dann verfolgten sie den König und die Königin, die flüchten wollten. Die Menschenmenge jubelte vor Freude. Der Soldat wurde als Held gefeiert. Man trug ihn mit Jubelrufen zum königlichen Schloss. Die Prinzessin, die endlich aus ihrem Turm befreit werden konnte, fand den jungen Mann in Wirklichkeit noch charmanter als in ihrem Traum. Bald wurde Hochzeit gefeiert und die beiden Verliebten waren überglücklich. Als der einfache Soldat König geworden war, dachte er oft an sein Feuerzeug. Denn es ist schon verrückt, was eine einfache Flamme alles zustande bringen kann.